Abschnitt 69 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer, Abschnitt 69. Der Club der Harmlosen, Teil 4. Hierauf erschien als Zeuge Generalmajor Adolf von Kröcher. In energischem Ton erklärte er auf Befragen des Vorsitzenden, dass er bereit sei, sich vernehmen zu lassen. Vorsitzender, wir wünschen von Ihnen zunächst Auskunft über die 80.000 Mark. Zeuge, ich möchte einige Vorbemerkungen machen. Bisher hatte ich mich meines Zeugnisses enthalten, weil ich glaubte, dieser Punkt wäre der einzige, über den ich vernommen werden sollte und dass dieser unwesentliche Punkt durch Belege sofort aufgeklärt werden könnte. Nun habe ich aber aus den Verhandlungen ersehen, dass ich durch Ablehnung meines Zeugnisses meinem Sohne schaden würde, mit dem ich in durchaus guten Beziehungen lebe, oder dass ich gar in den Verdacht komme, ihn selbst für einen gewerbsmäßigen Glücksspieler zu halten. So bin ich aus meiner Reserve herausgetreten und hierher geeilt. Vorsitzender. Herr General, in welcher Weise haben Sie Ihren Herrn Sohn nach seinem Austritt unterstützt? Zeuge. Wie erwiesen sein wird, ist mein Sohn aus dem Militärstande ausgeschieden, weil sein schwankender Gesundheitszustand dies notwendig machte. Er hat schon als Kind schwere Krankheiten durchgemacht. Ich wollte ihm nun einen neuen Lebenserwerb schaffen. Und als das Anerbieten des Herrn Kleinschmidt aus Bochum an uns herantrat und ich erfuhr, dass sein Unternehmen gut fundiert sei, war ich sofort bereit, ein Kapital von 82.000 Mark, das mir aus einer Erbschaft zugefallen und bei der Deutschen Bank hinterlegt war, auf das Konto meines Sohnes zu übertragen. Als dann die Verbindung mit Kleinschmidt wieder aufgelöst wurde, fiel mir die Einlage wieder zu, sie wird mir nach und nach in Monatswechseln wieder zurückgezahlt. Vorsitzender. Wie viel Zuschuss gaben Sie Ihrem Sohne während seiner Dienstzeit? Monatlich 130 Mark, in letzter Zeit aber nur 110 Mark. Vorsitzender. Wussten Sie, dass Ihr Sohn spielte? Zeuge. Ja, ich wusste es. Ich habe einmal 5.000 Mark Spielschulden bezahlt. Vorsitzender. Weitere Spielschulden nicht? Zeuge. Nein. Vorsitzender. Wann erfuhren Sie von der Verhaftung Ihres Sohnes? Zeuge, ich habe davon erst Kenntnis durch die Zeitungen erhalten. Ich wusste ja allerdings, dass er einen Hang zum Spielen hatte, dass er Rennpferde hielt, Reisen machte und auch bedeutende Gewinne erzielt hatte. Vorsitzender, er soll gegen 30.000 Mark in einem Jahre verbraucht haben. Zeuge, das ist wohl stark übertrieben. Ich weiß, dass er das ist, was man einen guten Wirt nennt. So ist er wenigstens bei seiner Familie bekannt. Als der Artikel gegen meinen Sohn erschien, depeschierte ich ihm sofort Ehrenrat. Dann reiste ich nach Berlin und in einer Nacht haben wir die Sache zusammen besprochen. Vorsitzender. Haben Sie auch mit Herrn von Manteuffel gesprochen? Zeuge. Ja, ich fragte ihn, wie die Sache stände und erhielt die Antwort: Seien Sie ohne Sorge, Herr General, es liegt nichts Besonderes gegen Ihren Sohn vor. Herr von Manteuffel hat mir dann bei einer Unterhaltung gesagt, sagen Sie nur Ihrem Sohn, dass Dr. Kornblum nicht sein Gegner, sondern sein Freund ist. Vorsitzender, Herr von Manteuffel hat behauptet, Sie hätten selbst Ihren Sohn als einen gewerbsmäßigen Spieler bezeichnet. Zeuge, aber ich bitte Sie um Gottes Willen, das habe ich nie in meinem Leben gemacht und meines Wissens auch nie geäußert. Ich habe einmal Herrn von Manteuffel besucht am Morgen nach der Verhaftung meines Sohnes, weil ich nach den Andeutungen meines Sohnes glaubte, dass von Manteuffel seine Interessen aufs Beste wahrnehmen würde. Soweit ich mich erinnere, habe ich Herrn von Manteuffel gefragt, sagen Sie, was ist eigentlich gewerbsmäßiges Glücksspiel? Die Erklärung, die mir von Manteuffel gab, schien mir schrecklich für die ganze Spielerwelt und ich musste mir sagen, dass danach jeder, der nach dem Spiel etwas Aufwand treibt, ein gewerbsmäßiger Spieler sein würde und dass dann die Sache für meinen Sohn auch nicht günstig stehen könnte. Der Zeuge erklärte dann auf das Bestimmteste, dass er dem Sinne nach jedenfalls der Worte wisse er sich nicht mehr zu erinnern, da er begreiflicherweise in einer großen Aufregung war, den Kriminalkommissar von Manteuffel nur habe fragen wollen, was unter gewerbsmäßigem Glücksspiel eigentlich zu verstehen sei. Über den Club der Harmlosen habe er, da er Berlin ziemlich fernstehe, nichts gehört. Herrn von Schachtmeier habe er bei der Gelegenheit eines Pferdekaufes kennengelernt. Der Vorsitzende stellte nunmehr den Zeugen von Manteuffel dem General von Kröcher gegenüber. Von Manteuffel blieb dabei, dass der General ihm gesagt habe: »Ich weiß ja, dass mein Sohn ein gewerbsmäßiger Spieler ist.« Darauf will von Manteuffel den General ersucht haben, nicht weiterzureden, da er von Manteuffel sonst vielleicht als Zeuge vernommen werden würde. General von Kröcher blieb aufs Bestimmteste dabei, dass er niemals seinen Sohn für fähig halten werde, gewerbsmäßiger Glücksspieler zu sein. Von Manteuffel berief sich darauf, dass er seinerzeit sofort dem Untersuchungsrichter Herr Mitteilung von der Äußerung des Generals gemacht habe. Generalmajor von Kröcher bestritt nochmals mit großer Entschiedenheit, dass der Sinn seiner Worte der Behauptete habe sein können. Übrigens habe er Herrn von Manteuffel gegenüber nicht die Worte ängstlich auf die Waagschale gelegt, da er ja glaubte, dass die Interessen seines Sohnes bei Herrn von Manteuffel in den besten Händen ruhten. Der Vorsitzende hielt eine sofortige Vernehmung des Untersuchungsrichters, Landgerichtsrats Herr, für notwendig. Letzterer erklärte jedoch, dass er zunächst die Genehmigung des Landgerichtspräsidenten einholen müsse. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind bestätigte General von Kröcher, dass sein Sohn unbedingt auf ihn rechnen konnte und genau wusste, dass er sich in finanziellen Nöten auf ihn verlassen konnte. Ein Versprechen, nicht mehr zu spielen, habe er seinem Sohn nicht abgenommen, sondern ihm nur ernste Vorhaltungen gemacht und den väterlichen, dringenden Rat erteilt, vom Spielen abzulassen. Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Schwind wurde die Mutter des Angeklagten von Kröcher vernommen, die bestätigte, dass ihr Gatte bei der Heimkehr aus Berlin ihr die Szene mit Herrn von Manteuffel genau so erzählt habe wie dem Gericht. Sie gab auf Befragen zu, dass auch sie ihrem Sohne häufig kleine Unterstützungen zugewendet habe, wogegen dieser sich bei Geburtstagen durch kleine Geschenke wie ein paar Handschuhe, ein Brillenfutteral oder dergleichen revanchiert habe. Kriminalkommissar von Manteuffel wurde wieder in den Saal gerufen. Der Präsident fragte ihn, wann von Kaiser zuerst Aufschluss über die Vergangenheit Wolfs erhalten haben könne. Der Zeuge erklärte, er habe selbst mit von Kaiser über diesen Punkt gesprochen. Von Kaiser habe erzählt, dass Kornblum nach dem Erscheinen des ersten Artikels mit Verdächtigungen in Betreff Wolfs an ihn herangetreten sei. Er habe aber kein Gewicht darauf gelegt, da Kornblum für seine Angaben keine Unterlage hatte. Dies sei etwa am 15. September 1898 gewesen. Der Angeklagte von Kaiser gab dies zu. Vorsitzender, Herr Kommissar, Sie haben gesagt, dass Sie von dem Spieler Reuter wertvollen Unterricht in Betreff des Fallspiels erhalten haben. Wollen Sie darüber etwas mitteilen? Zeuge von Manteuffel. Da muss ich zuerst erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Der bekannte Reuter ist seit der Zeit, da er seine Spielertätigkeit aufgegeben hatte, bei der Polizei eine angenehme Nachrichtenquelle. Er kam auch häufig zu mir. Als vor Jahren ein Verfahren gegen einige gewerbsmäßige Spieler schwebte, kam Reuter auch zu mir. Er wollte augenscheinlich für die Angeklagten Stimmung machen, denn er ließ Äußerungen fallen, dass es doch so harmlose, anständige Menschen seien. Ich möchte doch nicht so scharf gegen sie vorgehen. Um mich in guter Stimmung zu erhalten, erbot er sich, mir zu zeigen, wie man falsch spiele. Ich nahm dies Anerbieten gern an. Auf den Wunsch Reuters ließ ich zwei Spiele neuer Karten kommen. Reuter riss den Verschlussstreifen vor meinen Augen durch und steckte die Karten durcheinander. Er machte mir sodann ein Spiel vor und gewann so lange, bis er erklärte, »So, nun müssen Sie auch mal gewinnen.« Die nächste Karte fiel zu meinen Gunsten aus. Reuter erzählte mir dann, dass er beim Mischen der Karten mit großer Fingerfertigkeit die Karten gepackt habe, das heißt die Reihenfolge kenne. Es sei auch durch den sogenannten Naturpunkt, der sich auf der gravierten Rückseite einer jeden Karte befinde, die Karte zu erkennen. Es gehöre aber ein scharfes Auge und lange Übung dazu. Weitere Enthüllungen habe Reuter nicht machen wollen. Der Vorsitzende ersuchte den Kriminalkommissar, dem Gerichtshof das Reutersche Kunststück vorzuführen. Von Manteuffel machte unter wiederholter Heiterkeit der Zuhörer einige Tricks vor, wie man durch Packen und geschicktes Mischen sich über die Reihenfolge der Karten orientieren könne. Die interessanten Ausführungen schlossen damit ab, dass auf Befragen des Oberstaatsanwalts von Manteuffel zugab, dass zu diesem Trick des Packens immer gehört, dass sich der Betreffende die Karten des Spieles angesehen haben müsse. Graf Reventlow erklärte, dass ein solches Packen an den Spielabenden absolut ausgeschlossen war und überdies die Karten nicht nur vom Bankhalter, sondern auch noch von möglichst vielen am Spieltisch versammelten Personen gemischt wurden. Der Sachverständige Hermann gab unter fröhlicher Aufmerksamkeit der beteiligten Faktoren einige Proben seiner Kunst, die das alte Wort illustrieren sollen: Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Die Angeklagten wünschten, die Künste des Herrn Hermann auch mit anzusehen und traten deshalb ebenfalls an den Tisch, vor welchem Herr Hermann seine Experimente machte. Sie waren der Ansicht, dass diese Tricks doch nur von geübten Prestidigitateurs ausgeführt werden können. Der Sachverständige meinte aber, dass Falschspieler dies sehr leicht erlernen und wenn sie andere Leute betrügen wollen, auch sehr leicht die Kartengattungen an den Schraffierungen erkennen wollen. Von Kaiser: Na dann bitte betrügen Sie uns doch mal. Sachverständiger Hermann: Ich bin doch kein Falschspieler. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Zur Ausführung der hier so interessant geschilderten Tricks gehört doch wohl eine sehr lange Übung. Sachverständiger Hermann: Keineswegs. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Würden Sie es unternehmen, beispielsweise mich selbst in 14 Tagen in der Kunst so weit zu unterrichten, dass ich diese Tricks beim Spiel anwenden könnte? Sachverständiger Hermann: Ihnen, Herr Rechtsanwalt, bringe ich es in einem Tag bei. Große Heiterkeit. Sachverständiger Graf Reventlow: Er sei der Ansicht, dass die Kenntnis der Karten für den Bankier nicht viel wert sei, da ja die Sätze des Pointeurs schon fest auf den Karten stehen und der Bankhalter nicht weiß, ob der Pointeur zukaufen wird oder nicht. Ein betrügerisches Verhalten werde allerdings begünstigt, wenn, wie dies in nicht sehr rigorosen Clubs ja wohl vorkommt und auch im Club der Harmlosen vorkam, noch nachgesetzt werden kann, selbst wenn die erste Karte bereits ausgegeben ist. Auf Befragen des Vorsitzenden erklärte von Manteuffel: Graf Königsmark habe ihm gesagt, er habe von dem Zeugen Zakzerczewski gehört, dass von Kröcher und von Kaiser dem Clubdiener Montagli 700 bis 800 Mark gegeben haben und dieser schleunigst verduftet sei. Den Wortlaut der Mitteilung wisse er nicht mehr, es habe aber auf ihn den Eindruck gemacht, als ob gesagt werden sollte, dass die beiden Angeklagten den Montagli über die Grenze geschafft haben. Angeklagter von Kaiser wünschte zu wissen, mit welchem Recht Herr von Manteuffel die im Club benutzten Karten als Bauernfängerkarten bezeichne, die als solche in Spielerkreisen bekannt seien. Von Manteuffel: Diese Behauptung könne nur durch ein Missverständnis in die Anklage übergegangen sein. Er habe tatsächlich nur von den Karten mit schraffierter Rückseite gesprochen. Von Kaiser: Auf welche Spielerkreise bezieht sich denn Herr von Manteuffel immer? Von Manteuffel: Ich greife dabei auf Konrad Reuter zurück, der in sehr vornehmen Kreisen verkehrte. Von Kaiser: Was waren das für Kreise? Von Manteuffel: Es ist aktenmäßig festgestellt, dass Konrad Reuter mit Mitgliedern des Union-Clubs auf der Fahrt nach und von Hoppegarten gespielt hat. Der alsdann vorgerufene Zeuge, Graf Günther Königsmark, bekundete: Er habe dem Kommissar von Manteuffel wohl die Ansicht des Leutnants von Zakzerczewski mitgeteilt. Er habe nie etwas Verdächtiges beim Spiel bemerkt. Er wäre verpflichtet gewesen, sofort einzuschreiten, wenn etwas passierte, was nicht gentlemanlike war. Allerdings haben die Angeklagten viel gewonnen, das sei aufgefallen, ohne dass dabei der Gedanke des Falschspiels aufkam. Herrn Wolf habe er nicht gekannt, sein Ausscheiden aus dem Club sei durch einen recht großen Spielverlust an Herrn von Wrede veranlasst worden. Er hat einmal, als der Angeklagte von Kröcher auffallend lange im Glück saß, aus Scherz an diesen geschrieben, dass er doch aufhören solle zu spielen, da er sonst leicht den Paragraph 284 des Strafgesetzbuches, der vom gewerblichen Glücksspiel handelt, verletzen könnte. Herr von Kröcher sei über diesen Scherz, der tatsächlich nur ein solcher sein sollte, sehr empört gewesen. Der Zeuge hat, wie der Oberstaatsanwalt hervorhob, bei seiner Vernehmung im Vorverfahren manches zu Ungunsten der Angeklagten ausgesagt und den Inhalt des Artikels des Berliner Tageblatts in verschiedenen Punkten unterstützt. Heute klingen seine Bekundungen viel milder. Dem Zeugen wurden einige Punkte aus dem betroffenen Protokoll vorgehalten, in denen der Oberstaatsanwalt Widersprüche fand. Der Zeuge erklärte, dass seine Vernehmung an einem Tage stattfand, als er müde und von einer Reise zurückgekehrt war. Vor der Vernehmung habe er 4 oder 5 Konferenzen mit Herrn von Manteuffel gehabt, der ihm manches sagte, was andere ausgesagt haben sollen. Er sei deshalb bei seiner Vernehmung präokkupiert gewesen. Oberstaatsanwalt: Wie meint der Herr Zeuge das? Zeuge: Als der erste Artikel im Berliner Tageblatt erschienen war, sei er zum Polizeipräsidium gefahren und habe den Polizeidirektor von Merscheid Hüllesem gefragt, ob es nicht möglich sei, solche Artikel zu unterdrücken, denn es würden dadurch etwa 200 Offiziere und Kavaliere und die ganze junge vornehme Welt von Berlin in Mitleidenschaft gezogen. Er sei auch zum Geheimen Rat Dieter Ritschi gegangen, ferner zum Polizeipräsidenten von Windheim, der ihm aber ziemlich schroff entgegengetreten sei. Herr von Manteuffel habe ihm gesagt, wir müssen hier so scharf vorgehen, wie wir können. In den 5 bis 6 Konferenzen habe Herr von Manteuffel die Sache stets schroffer aufgefasst, als sie tatsächlich war, und es sei leicht möglich, dass er infolge der Konferenzen mit von Manteuffel bei der Vernehmung manches Urteil schärfer abgegeben habe, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Von Manteuffel: Ich muss im Namen der Polizeibehörde, deren einziger Vertreter ich hier im Saale bin, ausdrücklich erklären, dass ich die Unterstellung, als ob ich den Herrn Grafen Königsmark in irgendeiner Weise beeinflusst hätte, entschieden zurückweise. Graf Königsmark: Ich habe eine solche Behauptung auch gar nicht aufgestellt. Es entspann sich darauf auf Anregung des Rechtsanwalts Dr. Schwind eine lange Auseinandersetzung über einige Vorfälle, die sich wie folgt abgespielt haben. Das kleine Journal hatte einen Artikel gebracht, in welchem auf die Schwierigkeiten dieses Prozesses hingewiesen wurde. Dieser Artikel beruhte auf Mitteilungen, welche von Manteuffel dem Grafen Königsmark auf dessen Ersuchen bei einer Zusammenkunft bei Trabach in Anwesenheit des Dr. Leipziger gemacht hatte. In diesem Artikel war auch behauptet worden, dass der Zeuge Assessor Moers nicht auffindbar sei. Als Dr. Moers dies las, hatte er sofort recherchiert, von wem diese Mitteilung herrühre, und als er erfahren, dass von Manteuffel der Gewährsmann sei, hatte er eine Beschwerde über von Manteuffel an den Polizeipräsidenten gerichtet. In dem Verfahren musste natürlich auch Graf Königsmark vernommen werden. Nun behauptete Rechtsanwalt Dr. Schwind, und Graf Königsmark bestätigte das, dass von Manteuffel sich an den Grafen gewendet habe mit dem Bemerken: Wir Ehrenmänner müssen zusammenhalten. Die Aussage, die der Graf in dem Beschwerdeverfahren abgeben sollte, habe von Manteuffel auf einen Zettel geschrieben. Graf Königsmark legte den Zettel vor. Von Manteuffel: Graf Königsmark habe ihm gesagt, er habe ein schlechtes Gedächtnis. Aus diesem Grunde habe er die von ihm bei der Zusammenkunft bei Trabach getanen Äußerungen noch einmal fixiert. Graf Königsmark: Hier spielt Herrn von Manteuffel seine üppige Fantasie einen Streich. Er könne sich auf Dinge, die erst 8 Tage alt seien, noch sehr gut erinnern. Von Manteuffel: Er sei über die Form des im kleinen Journal enthaltenen Artikels sehr erstaunt gewesen und habe seinem Erstaunen dem Grafen Königsmark gegenüber Ausdruck gegeben. Er habe gesehen, dass der Artikel, der nur die Schwierigkeiten, die sich auftürmen, kennzeichnen sollte, weitergegangen sei und allerlei über die einzelnen Zeugen bemerkt habe. Dem Zeugen Graf Königsmark wurde aus dem Protokoll über seine Vernehmung vorgehalten, dass er damals ausdrücklich gesagt habe, er halte den Angeklagten von Kröcher für einen gewerbsmäßigen Glücksspieler. Der Zeuge erklärte, dass er nicht genügend juristische Kenntnisse besitze, um den Begriff des gewerbsmäßigen Glücksspiels genau zu umgrenzen. Er habe nur daran gedacht, dass Herr von Kröcher ein flottes Leben geführt und eine kleine Zulage gehabt habe. Oberstaatsanwalt: Er könne nicht begreifen, dass der Zeuge den erwähnten Brief an von Kröcher aus Scherz geschrieben haben solle. Das würde doch ein sehr bedenklicher Scherz sein, denn unter Umständen würde es die Angeklagten einem solchen Scherz zu verdanken haben, dass sie so lange in Untersuchungshaft sitzen. Überdies habe der Zeuge bei seiner Vernehmung auch gesagt, von Kröcher sei 3 Tage nach jenem Briefe abgereist. Von Kröcher ließ sich durch den Kammerdiener Meyer bestätigen, dass diese Reise schon längst geplant war. Graf Königsmark bestätigte das. Oberstaatsanwalt: Er wundere sich, dass der Zeuge dies bei seiner Vernehmung nicht auch gleich hervorgehoben habe. Auf Befragen des Vorsitzenden erklärte Graf Königsmark, dass auf ihn nachträglich von keiner Seite eingewirkt worden sei und dass er zu der Familie von Kröcher keine Beziehungen habe. Er sei jetzt sportlicher Mitarbeiter des kleinen Journals. Darauf zog sich der Gerichtshof zur Beratung zurück. Nach einer Viertelstunde trat der Gerichtshof wieder in den Saal. Der Vorsitzende verkündete zur Überraschung aller Anwesenden, dass der Gerichtshof aus eigener Initiative in Beratung darüber getreten sei, ob es nicht angezeigt sei, die Angeklagten mit Rücksicht darauf, dass ein Fluchtverdacht nicht mehr vorliege, aus der Haft zu entlassen. Der Oberstaatsanwalt beantragte vor der Beschlussfassung das Protokoll über die frühere Aussage des Grafen Königsmark zur Verlesung zu bringen, denn aufgrund dieser seien die Angeklagten gerade in Haft behalten worden. Nachdem die Verteidiger für die Haftentlassung eingetreten waren und die Angeklagten die Erklärung abgegeben hatten, dass sie sich einer weiteren Verhandlung nicht entziehen würden, beschloss der Gerichtshof, die Angeklagten aus der Haft zu entlassen. Am 5. Verhandlungstage war von dem Zeugen Ernst von Gersdorf ein Schreiben an den Vorsitzenden eingegangen. Er teilte darin mit, dass er noch krank und nicht imstande sei, vor Gericht zu erscheinen. Es liege ihm aber daran, vernommen zu werden. Er bitte um kommissarische Vernehmung. Er bestritt gleichzeitig die Ansicht des Angeklagten von Kaiser, dass er über diesen in der Voruntersuchung ungünstige Aussagen gemacht habe. Er versicherte, dass er über ihn absolut nichts Böses sagen könne, sondern ihn für einen hochanständigen Mann halte. Von dem ehemaligen Clubdiener Montagli war eine Nachricht aus London eingegangen, wonach er vor Gericht erscheinen wolle und auf dem Weg hierher sei. Ehe in die Verhandlung eingetreten wurde, bat Graf Königsmark zu einer Erklärung ums Wort. Er beschwerte sich, dass in der Presse es so dargestellt worden sei, als wenn er schuld an der monatelangen Untersuchungshaft der Angeklagten gewesen sei. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Er habe gestern nur gesagt, dass die vom Grafen Königsmark in der Voruntersuchung abgegebene Aussage nach seinem Dafürhalten mitgewirkt habe, die Angeklagten in Haft zu behalten. Zeuge Hauptmann von Unger berichtigte eine unrichtige Mitteilung in der Presse. Nicht ein Herr von Alvensleben, sondern ein Herr von Malzahn habe mit ihm über den Angeklagten von Kröcher in etwas ungünstigem Sinne gesprochen. Der Zeuge bestritt, dass er mit Herrn von Manteuffel über den Angeklagten von Kröcher gesprochen und sich ungünstig geäußert habe. Herr von Manteuffel muss sich in der Person geirrt haben. Von Manteuffel gab die Möglichkeit eines Irrtums zu. Landrat von Wackerbart in der Uniform eines Hauptmanns der Reserve bestätigte, dass der Angeklagte von Kaiser bei ihm in Cottbus als Referendar fleißig und tüchtig gearbeitet habe. Seine Arbeiten waren so exakt geschrieben, wie er es eigentlich noch nie gesehen habe. Vorsitzender: Wann war Herr von Kaiser bei Ihnen beschäftigt? Zeuge: Von Februar bis September 1897. Oberstaatsanwalt: Hat von Kaiser einmal eine Dame in Cottbus bei sich gehabt? War er oft in Berlin? Zeuge: Er war wohl hin und wieder in Berlin. Ob eine Dame in Cottbus war, weiß ich nicht. Ich habe später davon gehört, gesehen habe ich sie nicht. Oberstaatsanwalt: Von einem besonders luxuriösen Leben des Herrn von Kaiser haben Sie wohl nichts bemerkt? Zeuge: Nein. Verteidiger Dr. Schachtel: Hat sich nicht Herr von Kaiser für einen Rennverein interessiert und Statuten ausgearbeitet? Zeuge: Ich kann das bestätigen. Herr von Kaiser hatte viel Geschick für solche Arrangements. Der Angeklagte von Kaiser gab zu, dass ihn Fräulein Vogt einmal in Cottbus besucht habe. Geheimer Regierungsrat AD Freitag, der Repetitorien für Regierungsreferendare gab, stellte dem Angeklagten von Kaiser das Zeugnis eines tüchtigen, ernststrebenden Mannes aus, der in der Vorbereitungszeit bemüht gewesen sei, sich theoretisch weiterzubilden. Regierungsrat von Bugendorf von der Regierung in Frankfurt an der Oder, er habe dieselbe günstige Meinung über den Angeklagten von Kaiser, er glaube auch nicht, dass von Kaiser großen Aufwand getrieben habe. Sodann wurde der Redakteur des Sporn, Völzer, als Zeuge vernommen. Er bekundete, dass von Manteuffel ihm allerdings einmal in einer Unterhaltung nahegelegt habe, die Herren vom Club der Harmlosen vor unsauberen Elementen zu warnen. Er selbst sei nie im Club gewesen, stehe aber den Herren, die dem Rennsport huldigen, nahe. Er habe aber nicht Gelegenheit gefunden, die Warnung des Herrn von Manteuffel weiterzugeben, speziell nicht an die Angeklagten. Er wisse sich nicht zu erinnern, dass von Manteuffel ihm den Namen Wolf genannt habe. Von Manteuffel habe auch nur ganz allgemein gesprochen und nicht etwa gesagt, dass die Warnung speziell an von Kaiser und von Kröcher weitergegeben werden solle. Er, Zeuge, habe sich darauf beschränkt, einige ihm bekannte Offiziere im Allgemeinen aufzufordern, doch nicht mehr in den Spielclub im Zentralhotel zu gehen. Ein außerordentlich großes Gewicht habe er der Mitteilung des Herrn von Manteuffel nicht beigelegt. Er habe das Gefühl gehabt, dass von Manteuffel nur einen Skandal vermeiden wollte. Letzterer habe übrigens eine Rückfrage, ob die Warnung erfolgt sei, nie gehalten. Den Angeklagten von Schachtmeier kenne er nicht. Dr. Leo Leipziger. Der Angeklagte von Kaiser habe früher für das kleine Journal Artikel aus der Gesellschaft geschrieben. Nachdem der erste Artikel im Berliner Tageblatt erschienen war, kamen eines Tages von Kaiser und von Kröcher zu ihm und baten um Aufnahme eines Artikels »Der Hintermann des Berliner Tageblattes«, in welchem ausgeführt wurde, dass Dr. Kornblum, der Gewährsmann des Tageblattes, nur Rache für seinen Ausschluss aus dem Spielclub nehmen wollte. 2 Tage nachdem der Artikel im kleinen Journal erschienen war, erhielt er von Herrn von Manteuffel einen Brief. Darin wurde er aufgefordert, den Einflüsterungen über Dr. Kornblum kein Gehör zu schenken. Kornblum sei nach seiner Meinung ein hochachtbarer Herr, ein Gentleman. Es sei nicht wahr, dass Ermittlungen gegen Dr. Kornblum wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels eingeleitet seien. Man sei es der Ehre des Mannes schuldig, solche falschen Nachrichten nicht in die Presse zu lancieren. Auf Befragen gab von Manteuffel zu, dass tatsächlich Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels gegen Kornblum schwebten. Ihm sei es aber darauf angekommen, dass Dr. Kornblum nicht gewarnt und etwa zur Flucht veranlasst werden könnte. Dr. Leipziger, vom Standpunkt der Presse muss ich es für mindestens eigentümlich halten, dass Kriminalkommissar von Manteuffel, der mir in demselben Briefe seine Dankbarkeit für eine Gefälligkeit ausdrückte, sich bemühte, eine ganz falsche Nachricht in die Presse zu lancieren. Rechtsanwalt Dr. Schachtel, ich stelle also fest, dass das, was von Manteuffel in dem Briefe geschrieben, das Gegenteil der Wahrheit gewesen ist. Von Kaiser, es ist interessant, dass von Manteuffel, der tatsächlich wusste, dass schon lange ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels gegen Dr. Kornblum schwebte, diesen für einen hochanständigen Mann gehalten hat. Dr. Leipziger, leider habe ich Herrn von Manteuffel Glauben geschenkt und so habe ich mich denn veranlasst gesehen, die Herren von Kröcher und von Kaiser zu desavouieren. Die Folge war, dass die gegnerischen Blätter über mich herfielen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel wünschte in ziemlich erregt verlaufenden Auseinandersetzungen Auskunft über Folgendes. Herr von Manteuffel ist der Einzige, der gegen Herrn von Kaiser Ermittlungen angestellt hat und auf dessen Ermittlungen die ganze Anklage beruht. Von Manteuffel hat hier unter seinem Eide erklärt, dass gegen von Kaiser von keiner anderen Seite Verdächtigungen erhoben worden seien, und dass auch Dr. Kornblum gesagt habe, er könne Herrn von Kaiser nichts Ehrenrühriges nachsagen. Wie ist es nun möglich, dass trotz alledem, jedenfalls aufgrund der Stellungnahme des Herrn von Manteuffel, die Verhaftung des Herrn von Kaiser stattfinden und die Untersuchungshaft 8 Monate andauern konnte? Von Manteuffel, ich bin für die Verhaftung nicht die verantwortliche Stelle. Über die Frage, ob und wer verantwortlich für die Verhaftung von Kaisers sei und weshalb die Verhaftung beschlossen worden sei, entspann sich eine sehr lebhafte Erörterung zwischen dem Oberstaatsanwalt der Verteidigung und Herrn von Manteuffel. Letzterer meinte, dass doch eine Reihe von Momenten vorlag, die die Verhaftung rechtfertigen konnten, beispielsweise, dass Papiere weggeschafft worden waren und Gefahr vorlag, dass der Tatbestand verdunkelt würde. Der Oberstaatsanwalt lehnte es ab, über die Veranlassung zur Verhaftung, die auf inneren Gründen beruhe, nähere Auskunft zu geben. Die Verhaftung sei von den maßgebenden Instanzen als gerechtfertigt anerkannt worden. Das genüge. Er müsse auch hervorheben, dass vor der Verhaftung die eidliche Vernehmung des Grafen Königsmarck liege. In sehr lebhafter Weise wünschte von Kaiser eine Aufklärung von Herrn von Manteuffel, wie es zu der ungeheuerlichen Behauptung gekommen sei, dass er, Angeklagter, in der Wohnung der Frau Frieda Vogt Leute ausgenommen habe. Er wünsche eine ganz präzise Antwort. Zeuge von Manteuffel berief sich auf Gerüchte, die ihm zu Ohren gekommen seien. Von Kaiser: Kann der Zeuge einen Mann nennen, von dem er dies falsche Gerücht, welches belastend gegen mich verwertet wurde, erhalten hat? Von Manteuffel: Ich glaube, dass ich vom Grafen Königsmarck so etwas gehört habe. Von Kaiser: Der königliche Kriminalkommissar von Manteuffel hat zunächst den Vornamen Frieda Vogt gar nicht gekannt. Er hat erst geglaubt, es handle sich um ein Fräulein Tilly Vogt. Von Manteuffel: Ich glaubte zuerst, dass es sich um ein Fräulein Tilly Vogt handelte, die mir noch aus meiner Leutnantszeit in der Erinnerung vorschwebte. Von Kaiser: Wann war die Leutnantszeit des Herrn von Manteuffel? Zeuge: Vor 20 Jahren etwa. Von Kaiser: Da war Frieda Vogt 4 Jahre alt. Große Heiterkeit. Ich stelle also fest, dass der königliche Kriminalkommissar von Manteuffel ohne jeden Anhalt Herrn von Kröcher gegenüber gesagt hat: Ach, Herr von Kaiser scheint schon der Rechte zu sein, der nimmt ja in der Wohnung der Frieda Vogt die Leute aus. Hält der Zeuge dies mit seinem Amte für vereinbar? Von Manteuffel erregt: Ich muss doch entschieden bitten, dass hier meine Person von meinem Amte getrennt wird. Ich kann als Beamter sehr wohl in die Lage kommen, an Personen Fragen zu stellen, die den Zweck haben, andere Dinge zu erforschen. Rechtsanwalt Schachtel: Dann werden wir den Herrn Minister des Innern fragen müssen, ob es seinen Intentionen entspricht, dass ein königlicher Kriminalkommissar in dieser Weise, lediglich um auf den Busch zu klopfen, über einen Regierungsreferendar solche Gerüchte ohne positiven Untergrund verbreitet. Vorsitzender: Ich muss doch entschieden bitten, nicht fortgesetzt Ausführungen zu machen, die nicht mit der Sache zusammenhängen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Diese Ausführungen sind doch sehr wichtig. Es handelt sich für uns darum, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu prüfen. Sie wollen doch nicht vergessen, dass sich Herr von Kaiser auch vor dem Minister zu verantworten haben wird. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Herr von Manteuffel sich solche Dinge aus den 5 Fingern gesogen haben sollte, so wird er vielleicht in die Lage kommen, sich vor dem Minister verantworten zu müssen. Der Herr Minister wird es jedenfalls weit von sich weisen, dass ein solches Verfahren eines königlichen Kriminalkommissars gebilligt werden könnte. Der Oberstaatsanwalt stellte fest, dass Herr von Manteuffel gesagt hat, er könne in die Lage kommen, Fragen zu stellen und dass er nur der vorgesetzten Behörde dafür verantwortlich sei, wie er die Untersuchung führe. Der Angeklagte von Kaiser machte darauf aufmerksam, dass von Manteuffel dem Zeugen Grafen Königsmarck die Verteidigungsschrift von Kaisers überreicht und gefragt habe, ob das mit dem Amte eines Kriminalkommissars vereinbar sei. Von Manteuffel erklärte den Fall für unbedenklich als rein private Handlung. Der Oberstaatsanwalt trat dieser Auffassung bei. Zeuge, Vizekonsul A.D. Moos, bekundete: Er habe nur vor der Eröffnung des Clubs bei den Harmlosen verkehrt. Er habe schon im Winter 1895-96 bei Josti, später bei Hecht, Knob und Wittkopp gespielt. Seit März 1898 habe er nicht mehr gespielt. Im Ganzen habe er etwa 16.000 bis 20.000 Mark gehabt. Die Angeklagten kenne er aus der letzten Zeit. An den Angeklagten von Kaiser habe er verloren. Vorsitzende: Sie haben die Herren von Kaiser und Kornblum als siamesische Zwillinge bezeichnet. Zeuge: Jawohl, Herr von Kaiser hat ja selbst zugegeben, dass er mit Kornblum befreundet war. Vorsitzender, ist sehr hoch gespielt worden? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, Sie sind ja auch Schuldner des Herrn von Kaiser gewesen? Zeuge, ich bin es noch. Ich schulde ihm noch eine Restsumme von 1060 Mark. Auch früher habe ich schon einmal eine größere Summe an ihn verloren, wohl über 1000 Mark. Ich habe aber auch von ihm gewonnen. Der Zeuge bestritt, Wolf näher gekannt zu haben. Auch zu den Artikeln des Berliner Tageblattes habe er keine Beziehungen gehabt. Er habe auch die Verteidigungsschrift gelesen. Er glaube, sie im Zeugenzimmer gefunden zu haben. Rechtsanwalt Dr. Schachtel gab Auskunft, dass er die Verteidigungsschrift in 100 Exemplaren habe drucken lassen, damit später der Angeklagte jedem zeigen könne, was gegen ihn vorgelegen habe. Einige wenige Exemplare seien jetzt schon an die Mitglieder des Gerichts und einige Interessenten abgegeben worden. Zeuge Moos. Er habe einmal bei Hecht den Wolf die Bank halten sehen. Wolf habe stark gewonnen, sonst habe er nichts Auffälliges bemerkt. Der Geleimte sei an diesem Abend Kornblum gewesen. Kornblum habe an diesem Abend wohl 2000 Mark an Wolf verloren. Der Wagemut Kornblums sei ihm aufgefallen. An jenem Abend seien die drei Angeklagten nicht zugegen gewesen. Es wurde alsdann das Protokoll über die Vernehmung des Grafen von Königsmark vor dem Untersuchungsrichter verlesen. Es ergab sich daraus, dass Graf von Königsmark bei dieser Vernehmung recht ungünstig über den Angeklagten von Kröcher ausgesagt und sich unter anderem dahin geäußert hat, dass der Artikel im Tageblatt nicht übertrieben, sondern in allen wesentlichen Teilen den Tatsachen entspreche. Er halte Herrn von Kröcher für einen gewerbsmäßigen Spieler, dieser habe sich einmal geweigert, die Karten vom Block abzuziehen. Von Kröcher habe Herrn von Galli in wenigen Tagen 40.000 Mark, Herrn Baron von Reckum 20.000 Mark abgenommen, von Kaiser habe im Oktober und November zusammen 50 bis 100.000 Mark gewonnen. Graf Königsmark erklärte hierzu, dass er an dieser beeideten Aussage natürlich festhalte, aber doch Folgendes nochmals betonen wolle. Er habe vorher 5 bis 6 Konferenzen mit Herrn von Manteuffel gehabt, in denen dieser immer wieder sagte, es seien so und so viel Herren vernommen worden, die sehr belastend ausgesagt haben. Außerdem habe er damals viel im Spiel verloren. Nun sei es psychologisch natürlich, dass nach solchen Besprechungen Kleinigkeiten oft in ganz anderem Lichte erscheinen, als wenn man sie ruhigen Blickes betrachte. Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Herr bestätigte, dass von Manteuffel ihm allerdings seinerzeit gesagt habe, General von Kröcher habe selbst seinen Sohn als einen gewerbsmäßigen Spieler bezeichnet, indem er sagte, »Ich weiß ja, dass mein Sohn ein gewerbsmäßiger Spieler ist.« General von Kröcher wiederholte seine Aussage. Er habe keineswegs seinen Sohn für einen gewerbsmäßigen Spieler gehalten und glaube kaum, dass er eine solche Wendung gebraucht habe, denn er habe damals noch gar nicht gewusst, was eigentlich gewerbsmäßiges Spiel sei, sondern Herrn von Manteuffel erst danach gefragt. Er wolle indessen offen anerkennen, dass in diesem vertraulichen Gespräch Herr von Manteuffel eine von ihm Zeugen in dem Zustande größter Aufregung getane Bemerkung missverstanden haben könne. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Die Staatsanwalt legt auf diese Bemerkung eines in voller Bestürzung über die Verhaftung seines Sohnes befindlichen Vaters keinen Wert. Wenn General von Kröcher das Gespräch mit Herrn von Manteuffel damals als vertrauliches gehalten hat, so wird er doch wissen, dass von Manteuffel amtlich verpflichtet war, mit seiner Kenntnis nicht zurückzuhalten. General von Kröcher, er habe das damals allerdings nicht gewusst. Ende von Abschnitt 69. Aufgenommen von Ricarda Detmold.